unsere Filmkritikerin Anke Lewig, stellt uns zwei der morgen anlaufenden Filme vor. Die Zuschauer finden sich in Sibirien und in Griechenland wieder. Schönen guten Tag, Frau Lewicke. Morgen. Fangen wir mal mit dem exotischeren an, also exotischer vom Ziel her, würde ich sagen. In ausgerechnet Sibirien vom Regisseur Ralf Hüttner folgen wir Joachim Krohl in geschäftlichen Angelegenheiten quasi ans Ende der Welt. Ralf Hüttner, den haben wir vielleicht noch im Kopf, so von Vincent Willmeer, drei Außenseiter, die aus der Psychiatrie fliehen. Das war letztes Jahr so ein Überraschungserfolg. Jetzt geht es auch wieder, also Außenseiter. Krohl ist wieder auch ein Außenseiter. Gibt es da tatsächlich Ähnlichkeiten zwischen den Filmen? Ja, man kann schon sagen, man versucht so das Erfolgskonzept des Außenseiters wieder aufzuwärmen. Und man kann ja auch sagen, der Außenseiter ist ja eigentlich, man kann sich immer so ein bisschen als Zuschauer mit dem identifizieren. Ich meine, wer kennt das nicht, außen vorstehen? Gleichzeitig können wir uns natürlich auch vom Außenseiter immer so ein bisschen distanzieren, weil er hat ja immer seine Macht. Seine Eigenarten. Und dafür ist Joachim Krohl natürlich prädestiniert. Er ist da jemand, der arbeitet als Geschäftsführer in der Modebranche und er wird von seinem Chef dann ins tiefste Sibirien geschickt. Er ist auch gerade geschieden. Und so ein bisschen kann man sich ja denken, wie es dann weitergeht. Ne? Dass er sich dann nicht so richtig auskennt. Dass er sich nicht so richtig auskennt, aber dass er in der Fremde natürlich erstmal aneckt. Aber dass seine Macken, die kann er dann irgendwann natürlich auch gewinnbringend dort einbringen. Und natürlich gibt es noch eine Liebesgeschichte und die Liebesgeschichte führt ihn dann noch zu einer Sängerin, die sich mit dem Schamanentum auskennt. Also das hat dann noch so was Exotisches. Das klingt jetzt alles ganz schön, aber mir ist das Ich sehe ja schon Ihren Blick und das Ganze ist ein kritischer Blick begleitet das Ganze. Also was gefällt Ihnen nicht? Das Schema dahinter? Ja, mir ist das zu sehr formelhaft, dass ich eigentlich die ganze Zeit weiß, wie es weitergehen wird. Ich meine, man braucht für so eine Tragikomödie natürlich die Formeln, weil man braucht ja als Zuschauer auch den Wiedererkennungseffekt. Aber dann sollte der Regisseur doch immer noch so überraschende Perspektiven haben oder die Figuren sollten Eigenleben bekommen. Und das ist hier so leider wenig der Fall. Also Sibirien bleibt eigentlich nur schöne Kulisse, das Schamanentum nur so eine exotische Kultur. Also es bleibt alles nur so schauwert. Es wird sich nicht wirklich drauf eingelassen. Und irgendwie kann ich Joachim Krohl auch bald nicht mehr als Sonderling sehen. Also er gewinnt dieser Figur dann auch keine neuen Facetten ab. Ich meine, es ist ein ganz netter Film, aber eigentlich hätte man aus dem Stoff, den Schauplatz und der ganzen, also Culture Clash, hätte man noch einiges mehr. Wenn man sich mehr getraut hätte. Genau, aber ich meine, Ralf Hüttner ist ein Handwerker und damit kommt man auch weit im deutschen Kino. Also ich halte jetzt mal fest, ein ganz netter Film. Ja, kann man so sagen. Ne? Anke Lewig geht so ausgerechnet Sibirien von Ralf Hüttner. Machen wir mal weiter mit dem griechischen Kino. Morgen läuft bei uns der Film Attenberg von Atina Rachel Zangari an. So vom jungen griechischen Kino hört man im Moment auf Festivals jedenfalls wohl eine ganze Menge. Kann man da sagen, ist immer Wirtschaftskrise das Thema? Nein, aber trotzdem bildet die Wirtschaftskrise, die sozialen Erschütterungen und der Zerfall der bürgerlichen Werte, die sind sozusagen die Matrix dieser Filme, sind im Hintergrund da. Und diese Welle hat ja jetzt auch schon vor 2-3 Jahren angefangen, aber da war die Krise ja auch schon im Kommen. Absolut, also und das ist in dem Kino schon präsent. Und diese Wirtschaftskrise nehmen sie so eigentlich als Hintergrund, um nochmal so ganz existenzielle Fragen aufzustellen. Was ist der Mensch? Was bleibt vom Menschen? Was unterscheidet ihn von anderen Lebewesen? Und der Titel Attenberg, der ist in diesem Film zurückzuführen auf Sir David Attenborough. Das ist ein ganz bekannter britischer Tierfilmer gewesen. Und dessen Filme guckt sich die junge Heldin in dem Film immer an. Und sie übernimmt dessen sehr wissenschaftlichen Blick, mit dem er die Tiere betrachtet hat, eben um die Menschen zu betrachten, aber auch um sich zu betrachten. Also wie ihren Körper, ihre Sexualität, ihren ersten Mann. Alles wird da genau wissenschaftlich beschrieben. Und es ist auch kein Zufall, der Film fängt an mit einem 1,5 Minuten langen Kuss und es ist ein Übungskuss. Sie übt mit ihrer Freundin das Küssen. Und wenig später sehen wir sie dann wirklich mit einem Mann, wie sie den Kuss dann anwendet. Aber dann wird auch alles so wissenschaftlich beschrieben. Und darum geht es eben in dem Film. Man kann einfach sagen, es ist vielleicht ein Tierfilm über uns Menschen. Und wir sehen, unser Liebesverhalten wird dann auf einmal so sehr schön ins Absurde geführt. Und so auch in diese filmische Umsetzung, also haben sie eben die Szene beschrieben. Das ist schon auch eine besondere oder ist einfach der Blick aufs kleine Detail? Na, es ist schon was Besonderes. Also man kann sagen, das sind alles sehr surreale Filme und diese jungen Regisseure kommen alle vom Experimental- und Tanztheater. Also es wird sehr viel mit den Körpern gearbeitet. Deshalb haben die Filme eigentlich auch keine richtige Geschichte, die ich jetzt erzählen könnte. Man könnte Attenberg zusammenfassen mit: Eine Frau entdeckt sich selbst, ihre Sexualität, während ihr todkranker Vater eben stirbt. Also ein Körper entdeckt sich, ein anderer verschwindet. Aber trotzdem wird eben immer die Frage aufgeworfen, so was ist der Mensch die ganze Zeit? Und dann imitiert sie eben mit ihren Freundinnen in so Tanzszenen Vögel. Erst kann man die Vögel noch erkennen, dann werden das eben immer freiere Interpretationen, sodass die Vogelwelt auch was Exotisches bekommt. Aber dieser choreografierte Blick, so geht es eben auch um die Gebäude, die Architektur in dem Film. Und das Ganze spielt eben in so einer rostigen Industrieanlage, die mal ihre besseren Zeiten gesehen hat, in einer runtergekommenen Hotelanlage. Und dadurch kommt dann eben auch Griechenland wieder mit rein. Also dieses Land wirkt wirklich nur noch wie so eine Geisterstadt. Aber da gibt es eben dann auf einmal Menschen, die sich in diesen ganzen Choreografien neu entwerfen. Ein Film, auf den man sich auf jeden Fall einlassen muss. Ja. Aber dann hat man trotzdem seine Freude, weil es auch ein sehr, mit den spröden Bildern trotzdem ein sehr sinnlicher Film ist. Dankeschön, Anke Lewicke. Sie stellt uns Attenberg von Atina Rachel Zangari vor und den Film Ausgerechnet Sibirien von Ralf Hüttner. Ab morgen sind beide Filme in unseren Kinos zu sehen. Vielen Dank und schönen Tag noch. Deutschland.